Lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein, denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Gott führt uns an Vaterhänden, schützet uns in Kampf und Streit. Seine Gnade ist die täglich Kraft und Stärke uns verleiht. Immer fröhlich, alle Tage in Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lass uns immer sein. Aber die Gerechten grünen und ihr Pfade ist immer Licht. Lasst uns deshalb Jesus dienen, wilgen in die Sünde nicht. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein.